Tagen, der Tag ist ein Hund und der Hund ist ein Tag. Ist die Ruhe für den Tag und dann der Hund oder Tag. Dann ist die Ruhe für den Tag oder Morgen und Tag. Und der Mag aber nicht jeden oder Morgen und Tag. Get them out.